ARD. Das Klingsor-Paradox. Hörspiel in 4 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jorge Volpi. Teil 3. Die Anziehungskraft der Körper oder die Unbestimmtheitsrelation. Liebst du mich? Ich glaube schon. Liebst du mich? Alles ist so schnell gegangen. Sag es mir ruhig. Falls es nicht der Fall ist, würde ich es bloß gern wissen, das ist alles. Ich will eine klare Antwort, Frank. Mehr nicht, liebst du mich? Ich liebe dich. Dann versprich mir etwas. Noch etwas? Du musst mir eins versprechen, Frank, nur eins. Es ist etwas sehr Ernstes. Einverstanden. Versprich mir, dass du mir immer vertrauen wirst. Das ist alles? Ich hatte schon angefangen, mir Sorgen zu machen. Versprich es, Frank. Ich verspreche es, in Ordnung? Ich will alles von dir wissen, dein ganzes Leben. Es ist geheim. Dann erzähl mir von deinem Freund, dem Mathematiker. Links? Professor Gustav Links? Ein Sonderling, das lässt sich nicht bestreiten. Magst du ihn? Manchmal unterhalten wir uns stundenlang, aber immer bin ich es, der etwas von sich erzählt. Was tut ihr? Wir sind hinter einem Wissenschaftler her. Hinter jemandem, der Hitler sehr nah gewesen sein soll. Ein Physiker wie du? Wir kennen nur seinen Decknamen. Klingsor. Weißt du, wer das war? Nein. Es war ein Dämon aus der germanischen Mythologie. Er kommt auch in einer Wagner-Oper vor. Parsifal. Erzähl. Wenn wir richtig liegen, war Klingsor dafür verantwortlich, die Mittel für die Forschungen zu bewilligen. Für das Atomprojekt, die Experimente an Gefangenen. Ja, Himmel, ja, genau so. Leider wissen wir nicht viel mehr. Links ist dabei mein Führer. Ja? Er hat mit Heisenberg zusammengearbeitet. Ohne seine Hilfe würde ich noch völlig im Dunkeln tappen. Und wen habt ihr in Verdacht? Heisenberg. Oh, meinst du, ich kann dir helfen? Erlaub mir, deine Assistentin zu sein, Frank. Von jetzt an erzählst du mir von all deinen Entdeckungen, ja? Und ich dachte, das alles würde dich nicht interessieren. Im Gegenteil, Frank. Es begeistert mich. Nun, mich begeisterst nur du. Das Kriegsspiel. Berlin, September 1939. In Mein Kampf hatte Hitler geschrieben, Deutschland wird entweder Weltmacht oder gar nichts sein. Tertius non datur. Vorherrschaft oder Untergang. Am 1. September 1939 überquerten Hitlers Truppen die polnische Grenze. Mit Einwilligung der Sowjetunion, die sich beeilte, den Teil Polens zu annektieren, der ihr in einem geheimen Zusatzprotokoll des von Molotow und Ribbentrop ausgehandelten deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakts zugestanden worden war. 2 Wochen später hatte Polen aufgehört zu bestehen. Hitler löschte Polen aus der Geschichte aus und gab ihm den Namen Generalgouvernement. Es folgte die deutsche Besetzung Dänemarks und Norwegens, und am 22. Juni 1940, kaum 6 Wochen nach Beginn des Frankreich-Feldzuges, kam es zum Waffenstillstand, den die Franzosen in demselben Eisenbahnwaggon unterzeichnen mussten, in dem Deutschland 1919 kapituliert hatte. Hitler hatte ihn eigens zu diesem Anlass wiederherstellen lassen. Das war ihm eine Genugtuung. Nach dem Überfall auf Polen war auch mein Schulfreund Heinrich von Lütz eingezogen worden. Er nahm später an dem triumphalen Einmarsch der deutschen Truppen in Paris teil. Heinrich hatte sich 1934 schon freiwillig zur Reichswehr gemeldet, was zum Bruch unserer Freundschaft geführt hatte. Während des ersten Kriegsjahres hatte er nur 2-mal Heimaturlaub, um seine Frau in Berlin zu sehen. Bei diesen kurzen Besuchen wollte ich ihn nicht sehen. Natalia war allein ziemlich hilflos und verzweifelt. Es war ein ganz gewöhnlicher Juli-Nachmittag 1940. Natalia und meine Frau Marianne saßen wie gewöhnlich in der Bibliothek und sprachen über die ewig gleichen Themen, den Krieg, die Angst, den Tod. Ich mühte mich währenddessen in meinem Arbeitszimmer mit komplizierten Berechnungen ab, mit denen ich mich schon seit mehreren Jahren herumschlug. Auf einmal fiel mir die Stille auf, die im Haus herrschte. Alle Geräusche waren verstummt. Aus der Bibliothek drang kein Laut. Auf Zehenspitzen schlich ich zur Tür und öffnete sie vorsichtig. Nur einen Spalt. Zuerst glaubte ich, Natalia sei wieder einmal in Tränen ausgebrochen, denn Marianne umarmte sie zärtlich. Dann sah ich genauer hin. Die beiden hatten sich auf dem Sofa zurückgelehnt, die Hände ineinander geschlungen, die Münder in einem Kuss vereint. Das Schlimmste war eigentlich, dass es mich auf der Stelle erregte und ich ihnen zusah wie ein Voyeur. Nach einer Weile zog ich mich leise zurück, ohne dass sie mein Eindringen bemerkt hatten. Ich war völlig verstört. Werner Heisenberg oder Von der Traurigkeit. Göttingen, Februar 1947. Wie lange haben Sie eigentlich als Heisenbergs Assistent gearbeitet? Gar nicht. Ich war nicht sein Assistent, ich bin Mathematiker. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet, ja, aber er ist nicht mein Vorgesetzter gewesen. Ich wollte Sie nicht kränken. Wir haben gemeinsam am Atomprojekt gearbeitet, von 1940 bis 1944. Bis zu Ihrer Festnahme. So ist es. Aber unsere Beziehung reicht eigentlich viel weiter zurück. Ich möchte sagen, dass wir uns schon von klein auf kannten. Er hätte mein älterer Bruder sein können. Ach, Sie waren Freunde? Freunde? Der kleine Werner Heisenberg war ein Musterknabe, immer adrett, intelligent, fleißig und ein hervorragender Musiker. Er stammte aus gutem Hause, irgendwo aus dem Norden. Ja, und er zeigte schon früh Führungsqualitäten. Ein Ausbund an Perfektion. Ich glaube, Sie können fragen, wen Sie wollen. Niemand wird schlecht über ihn sprechen. Die Tugend und Bescheidenheit in Person. So. Ja, man könnte sagen, ein Wunderkind bis zum 50. Lebensjahr. Aber auch das Gegenteil. Frühzeitig erwachsen, frühreif, verantwortungsbewusst, etwas zugespitzt. Ein Greis im Körper eines Dreikäsehochs. Noch was? Ach, es waren verwickelte Zeiten, Oberleutnant. Der Erste Weltkrieg war gerade vorbei, Weltwirtschaftskrise, Scham und Empörung über die Niederlage, über den Versailler Vertrag, Reparation, Inflation, Straßenkämpfe der Rechten mit den Kommunisten. Wir hassten das alles. Und den ersten Halt fanden wir in der Jugendbewegung. Boy Scouts? Naja, ja, könnte man sagen. Heisenberg hasste das Chaos, einfach alles, was seiner Beschäftigung in die Quere kam. Er konnte sich an diese Verhältnisse nicht anpassen. Mhm. Aber ich will etwas deutlicher werden. Ich habe mit Heisenberg zusammengearbeitet. Hinter der Fassade des idealistischen jungen Mannes zeigte sich mir bald ein missgünstiger, tyrannischer Charakter von unbeugsamem Willen. Eine Führernatur. Er hat niemals mit den Nazis sympathisiert. Er hatte sogar ernsthafte Probleme mit ihnen. Woher haben Sie das denn? Aus seiner Akte? Hat ihn Stark nicht einen weißen Juden genannt? Ja, ja, aber wer ging denn als Sieger aus dem Streit hervor? Wollen Sie damit andeuten, dass Heisenberg... Greifen wir nicht vor, Bacon. 1922 ging Werner nach Göttingen. Sie haben nicht in Göttingen studiert. Nein, ich hatte dieses Glück nicht, Oberleutnant. 1923 kehrte Heisenberg nach München zurück, um sein Rigorosum bei Sommerfeld abzulegen. Am 23. Juli, daran kann ich mich genau erinnern, denn ich war ja dabei, erhielt Heisenberg doch noch das Summa cum laude, obwohl er in Experimentalphysik durchgerasselt war. Sommerfelds alter Feind Willi Wien hatte ihm das eingebrockt. Heisenberg ging dann unverzüglich nach Göttingen zurück, kurz vor dem Hitlerputsch in München, und blieb dort, bis Niels Bohr ihn Ende 24 nach Kopenhagen einlud. 24 war der Hitlerputsch in München Bohr machte Heisenberg zu seinem Adjutanten und von ihrem Stützpunkt in Kopenhagen aus führten die beiden eindrucksvolle Gefechte zugunsten der neuen Physik. Sie waren ein starkes Duo. Starkes Duo. Woher kennen Sie Heisenberg eigentlich, Oberleutnant? Ich? Ich gehörte zur ersten Mission. Unser Auftrag war, die wesentlichen deutschen Wissenschaftler einsammeln und nach Heidelberg bringen. Aha. Dazu gehörte auch Heisenberg, den wir in seiner Villa bei Urfeld aufspürten, vor 2 Jahren. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen, Professor. Ja? Ich war heute Morgen bei Heisenberg im Max-Planck-Institut. Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Es war eine plötzliche Eingebung, Gustav. Ich musste ihn alleine sehen. Darf ich fragen, worüber Sie gesprochen haben? Ich wollte ihn nicht mit Verdächtigungen überfallen. Also haben Sie übers Wetter geplaudert? Über Stark. Bitte lassen Sie mich raten. Stark und die anderen Jünger der deutschen Physik waren die einzigen, die direkt mit Hitler zusammengearbeitet haben. Wir anderen, und das ist vor allem Heisenberg, haben uns ganz auf unsere Forschung beschränkt. Fern jeder Tagespolitik. Höre ich da ein gewisses Missfallen aus Ihren Worten heraus, Professor? Sehen wir uns doch mal an, wie sich der makellose Professor Heisenberg während des Krieges im Einzelnen verhalten hat. Er hat ja zugegeben, dass Himmler sich für ihn eingesetzt hat. Er hält das für einen der seltenen Fälle, in denen ein perverser Mensch einen Akt der Gerechtigkeit begeht. Oder etwas in dieser Art. Hat Heisenberg etwas zu verbergen? Herr Oberleutnant, wir haben alle etwas zu verbergen. Einen Irrtum oder Fehler, eine Schuld, die nicht ans Licht kommen soll. Und Werner Heisenberg, wenn ich das so sagen darf, hat einiges zu verbergen. Was? Fragen Sie ihn doch selbst, in Kontakt haben Sie ja schon. Gustav, ich bitte Sie. Ich habe Ihnen gesagt, was ich weiß. Die Gefahren der Beobachtung. Berlin, Februar 1940. Einer der bemerkenswertesten Nebenaspekte, den die Quantentheorie aufwirft, ist die neue Beziehung zwischen dem Forscher, der die Wirklichkeit beobachtet, und der beobachteten Wirklichkeit selbst. Auf der einen Seite des Zauns befand sich die Welt mit ihren Geheimnissen, auf der anderen der gewissenhafte Physiker, der versuchte, ihren Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Von 1925 an begann der Boden unter diesen Standpunkten nachzugeben. Mit der neuen Physik änderte sich die Beziehung zwischen dem Beobachter und dem Gegenstand der Beobachtung. Ein Wissenschaftler, der die Realität untersucht, verändert die Realität durch seine Untersuchung. Seine Messungen verwandeln sich in das Gemessene. Der Blick des Forschers reichte aus, um die Ordnung des Universums zu erschüttern. Die Wissenschaft hatte ihre Unschuld verloren. Das heißt, die Wissenschaftler hatten sie verloren. Gustav, was hältst du davon, wenn wir eine Reise machen? Natalia und Marianne benutzten weiterhin ungeniert die Bibliothek, um sich ihren Gelüsten hinzugeben. Keine schlechte Idee. Wohin denn? Weiß nicht. Egal. Irgendwohin, wo es schön ist. Allein? Nur du und ich. Warum fragst du? Nur so. Einfach nur so. Sollen wir Natalia fragen, ob sie Lust hat, mitzukommen? Du magst sie doch. Oder nicht? Aber ja. Ich meine, sie kann ja nichts dafür. Für den Krach mit Heini, meine ich. Ja, ruf sie an. Ruf sie doch an. Ende Februar machten wir uns auf den Weg. Das Kurhotel war der ideale Platz zum Ausspannen und, wie ich angenommen hatte, mitten im Krieg so gut wie leer. Es war der Nachmittag des dritten Tages. Wie wär's mit einem kleinen Spaziergang? Ach nein, Gustav. Nein, nicht nach dem Mittagessen. Wir bleiben hier, ruhen uns ein bisschen aus. Gut, dann gehe ich allein. In 2 Stunden bin ich wieder da. Natürlich war das eine Finte. Ich entfernte mich nicht mehr als 100 Meter und kam von der Rückseite wieder ins Hotel. Wieder schlich ich zur Tür und spähte durch den Spalt. Ich hatte mich nicht getäuscht. Die beiden Frauen boten ein faszinierendes Spiel. Erwin Schrödinger, ein Statement. Dublin, März 1947. Professor Schrödinger, Ihre Entdeckung der Wellenmechanik gilt mit Werner Heisenbergs Unbestimmtheitsrelation als grundlegend für die Entwicklung der Quantenphysik, die wiederum die Voraussetzungen für den Bau der Atombombe schuf. Wie stehen Sie heute zu Heisenberg? Ich würde gern sagen, dass er ein Faust war, der seine Seele verkaufte, um... Um des Ruhms? Um der Unsterblichkeit willen? Nein, um der Erkenntnis willen. Ich habe Heisenberg nie für einen Kleingeist gehalten. Er verfolgte keine niedrigen Ziele. Ganz im Gegenteil, seine Eitelkeit war geradezu darauf zurückzuführen, dass er schon zu Beginn seiner Laufbahn in sehr frühem Alter wusste, dass er auserwählt war. Einer der wenigen Menschen, die der liebe Herrgott angerührt und denen er die Fähigkeit verliehen hatte, seine Geheimnisse zu entdecken. Ja, ich glaube, er hätte alles getan, um sich mehr als der Rest der Welt der Wahrheit anzunähern. Alles? Heisenberg war von der Unbestimmtheit besessen. Glauben Sie, für Heisenberg war die Unbestimmtheit, die die Quantenmechanik aufwarf, eine Art Verherrlichung des freien Willens, Professor? Und wenn ich noch eine Frage anschließen darf, hat demnach der freie Wille seinen Ursprung im Zufälligen des relativistischen Quantenuniversums? Selbstverständlich nicht. Diese Ansicht scheint mir von einer unerträglichen moralischen Unverantwortlichkeit. Was ist also die Schlussfolgerung? Die Quantenphysik hat nicht das Geringste mit dem freien Willen zu tun. Somit hat auch die Physik nichts mit der Moral unserer Handlungen zu tun. Und warum haben so viele Forscher sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Deutschland freiwillig an solchen Projekten teilgenommen? Die Herausforderung war immens. Wollen Sie damit sagen, es war ein Akt der Eitelkeit? Unbedingt. Die Physiker führten ihren eigenen Krieg, fern von den Truppen. Jeder wollte der Erste sein, der eine Atombombe baut. Ein Erfolg bedeutete die sofortige Niederlage der anderen Seite. Die Konsequenzen der Explosion spielten dabei die geringste Rolle. Wichtig war, die anderen lächerlich gemacht zu haben. Und so war es. Nur, dass zum Glück Heisenbergs Mannschaft verloren hat. Millionen von Toten, nur um eine Theorie zu beweisen? Für die Physiker war es wie ein Spiel. Nicht unähnlich dem Schach oder dem Poker. Das Ziel bestand darin, den Gegner zu besiegen. Das war das Einzige, was eine Rolle spielte. Deshalb war Heisenberg bei Kriegsende so niedergeschlagen. Er war es nicht wegen der deutschen Niederlage, die er bereits seit Monaten akzeptiert hatte, sondern weil ihm bewusst geworden war, dass die alliierten Physiker hatten erreichen können, womit er nur als ferner Möglichkeit jongliert hatte. Deshalb weinte Gerlach, der Projektleiter der deutschen Atombombe, als er von Hiroshima erfuhr. Bedenken Sie bitte, dass ohne die Intervention von Militär und Staat nichts davon möglich gewesen wäre. So skrupellos wie ein Physiker auch sein mag, er wird niemals Waffen entwickeln, es sei denn, man zwingt ihn dazu. Der gefährliche Feind ist der Staat, jeglicher Staat. Das Geschwür des Faschismus ist herausgerissen worden, aber die Idee ist noch lebendig in den unerbittlichsten Feinden. Ich zittere angesichts der Vorstellung, dass wir so weit gehen könnten. Tatsächlich sind wir bereits zu weit gegangen. Die Anziehungskraft der Körper. Berlin, Dezember 1940. Nach der Rückkehr aus dem bayerischen Kurort spielte jeder von uns dreien eine Rolle. Marianne war die distanzierte Ehefrau, Natalia sehnte sich nach Heinrich und suchte Trost bei ihrer Freundin, und ich spielte den Unwissenden und begann das Schauspiel zu genießen. Dann kam das Weihnachtsfest 1940. Hitler plante das Unternehmen Barbarossa, seinen Überraschungsangriff auf die Sowjetunion. Wie gewöhnlich war Natalia bei uns zum Essen eingeladen. Wegen der angespannten Lage hatte Heini keinen Heimaturlaub bekommen. Er schickte einen langen Brief aus Paris, den uns Natalia unter Tränen vorlas. Heinrich sandte die besten Wünsche und bedauerte seine Abwesenheit. Da uns vielleicht, wie er schrieb, nicht mehr viel Gelegenheit für eine Versöhnung bleiben würde, bat er mich dann ausdrücklich, meine Haltung zu überdenken. Ich weiß nicht, ob es die Weihnachtsstimmung war oder Natalias Tränen, aber ich konnte nicht umhin, laut zu erklären, dass ich ihm vergeben würde und ihn ebenso vermisse wie die beiden Frauen. Sobald ich die Gelegenheit hätte, würde ich versuchen, unsere Freundschaft zu erneuern. Nach diesen Worten warf sich Marianne in meine Arme. Natalia zögerte nicht, ein Gleiches zu tun. Sie umarmte und küsste mich, und sie umarmte und küsste Marianne mit der gleichen Intensität. Und dann bot Natalia mir ihre Lippen. Ohne zu zögern drückte ich meinen Mund darauf, während Marianne begann, ihr das Kleid aufzuknöpfen. In einer unbeschreiblichen Erregung rissen wir uns die Kleider vom Leib, als wäre es eine lang ersehnte Befreiung. Das Lügner-Paradoxon. Göttingen, April 1947. Um 4 Uhr morgens holen Sie mich aus dem Bett? Hätte das nicht bis morgen warten können? Lesen Sie das. Er reichte mir ein kleines Kärtchen, das mit großen eleganten Lettern beschrieben war. Die Botschaft war folgende. Sehr geehrter Herr Dr. Bacon, auch wenn Sie mich um kein Treffen ersucht haben, weiß ich doch, dass wir uns früher oder später begegnen werden. Deshalb habe ich beschlossen, die Initiative zu ergreifen. Warum? Um Sie zu warnen, lieber Freund. Sie haben sich auf unbekanntes Gebiet vorgewagt. Auch ich habe zu meiner Zeit so gehandelt und am Ende verloren. Deshalb warne ich Sie. Vorsicht! Alle Physiker sind Lügner. Professor Johannes Stark. Stark hat das geschickt? Er teilt uns mit, dass er von unseren Nachforschungen weiß und dass ihm das egal ist. Aber was? Das ist ganz offensichtlich eine Herausforderung. Alle Physiker sind Lügner. Weshalb tut er das? Warum fordert er uns heraus? Rätselhaft. Er spielt mit uns. Was will er denn? Keine Ahnung. Wer hat uns belogen? Er deutet an, dass wir auf dem richtigen Weg sind und sie doch von jemandem haben täuschen lassen. Und das Schlimmste ist, dass es ihm gelungen ist. Da ist jemand. Ich glaube, ich kenne jemanden, der uns helfen kann. Von John von Neumann an Oberleutnant Francis P. Bacon. Lieber Frank, Kabel bekommen. Interessantes Problem, Junge. Wie ein Krimi. Ein Physiker, der Gefallen am Spiel hat. Sehr geistreich. Ich glaube, ich würde gern einmal eine Tasse Tee mit Stark trinken. Zweifellos ist er verrückt, aber zumindest hat er Sinn für Humor. Das Rätsel, das er Ihnen aufgegeben hat, ist kurz, aber hat es in sich. Es überrascht mich, dass so kompetente Wissenschaftler wie Sie beide nicht gemerkt haben, worauf er anspielt. Vielleicht war es allzu offensichtlich. Wir haben es mit nichts Geringerem als mit einer Paraphrase des berühmten Epimenides-Paradoxons zu tun. Epimenides war ein Sophist, der dazu neigte, sich über seine Kollegen lustig zu machen. Ein gesunder Brauch, den wir nicht vergessen sollten. Der gute Mann aus Kreta gebürtig, der sich seiner Weisheit und Aufrichtigkeit rühmte, stellte eines Tages fest, alle Kreter sind Lügner. Ich glaube, ich muss wohl kaum die logischen Konflikte ausführen, die eine solche Bemerkung mit sich bringt. Vielleicht ist der gute Stark so scharfsinnig und aufrichtig wie Epimenides oder wie unser gemeinsamer Freund Kurt Gödel. Ich wünsche Ihnen Glück. So wie ich die Dinge sehe, werden Sie es brauchen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich hätte es wissen können. Auch ich habe es nicht erkannt. Was für ein Esel bin ich, das ist die Basis von Gödels berühmten Satz. Gödel sagt, auch im vollkommensten System wird immer zumindest eine Aussage vorkommen, die nicht anhand der Gesetze dieses Systems bewiesen werden kann. Sie ist weder wahr noch falsch, sondern unentscheidbar. Das heißt, er will uns entmutigen. Er sagt uns, wenn es in der Physik nicht möglich ist, zu absoluter Gewissheit zu gelangen, wozu sie dann anstreben. Er verweist uns darauf, dass die Wahrheit so zweideutig ist wie ein unentscheidbarer Satz. Mit anderen Worten, so werden sie Klingsor nicht finden. Und er will, dass wir an allem, was wir bis jetzt gesammelt haben, zweifeln. Sie wissen warum. Noch nicht ganz. Gehen wir von der Hypothese aus, dass Klingsor in Wirklichkeit einer von Starks Feinden ist, dann haben alle Physiker gelogen, um Klingsors Identität zu decken. Sie lügen, um einen von ihnen zu decken. Wen? Heisenberg? Das ist doch Wahnsinn, Heisenberg zu verdächtigen, nur weil uns jemand wie Stark darauf stößt. Wenn wir beweisen könnten, dass einer unserer Gesprächspartner gelogen hat, um Heisenberg zu schützen, wären wir auf der richtigen Fährte. Eine Verschwörung? Stark ist nicht sehr vertrauenswürdig. Aber vielleicht hat er einmal die Wahrheit gesagt. Es wäre blöd, das auszuschließen. Ich bin nicht der Einzige, der Heisenberg misstraut, Herr Oberleutnant. Dann spielte ich meinen letzten Trumpf aus. Es ist bekannt, dass ihn am Ende sogar Bohr ablehnte. Bohr, so ist es. Ich kenne die Gründe nicht, aber es muss etwas sehr Ernstes gewesen sein. Warum fragen Sie nicht Heisenberg, meine ich? Wie üblich stellte sich Bacon überpünktlich zu der Verabredung ein. Heisenberg ließ ebenfalls nicht auf sich warten. Ich habe nur meine Forschungsarbeit geleistet, Dr. Bacon. Ich habe mich bereit erklärt, am deutschen Atomprojekt mitzuarbeiten, weil mir keine Wahl blieb. In einer solchen Stellung konnte ich nicht nur meinem Land, sondern auch der ganzen Welt nützlich sein. Wie meinen Sie das, Professor? Die Fortschritte bei der Entwicklung der Bombe hingen von mir ab. Und nie hätte ich zugelassen, dass eine Waffe von dieser Kraft gegen die Menschheit eingesetzt werden würde. Wollen Sie damit sagen, Sie waren entschlossen, den Erfolg des Projekts zu verhindern? Ich sage, ich hätte nicht zugelassen, dass eine solche Waffe zum Einsatz kommt, Dr. Bacon. Das ist alles. Auch wenn Sie damit Verrat an Ihrem Land begangen hätten? Ich würde mein Land niemals verraten, Dr. Bacon. Aber ich hätte auch nicht zugelassen, dass Millionen von unschuldigen Menschen durch meine Schuld umkommen. Sie dagegen, in Hiroshima und Nagasaki? Seien wir realistisch, Dr. Bacon. Letzten Endes habe ich keinen einzigen Toten auf meinem Gewissen. Im Gegensatz zu meinen Kollegen in Amerika, aus welchen Gründen auch immer, aus Patriotismus oder um größere Übel zu vermeiden, es steht mir nicht zu, ein Urteil zu fällen. Warum also klagen Sie mich ständig an? Es tut mir leid, Professor. Wie viele herausragende Physiker und Mathematiker haben am Atomprojekt der Alliierten gearbeitet? Nun, die Liste ist endlos. Sogar Einstein zählte zu den ersten Verteidigern der Bombe. Und Bohr selbst war dort. Und nun beschuldigt er mich. Bohr? Ja, er und viele andere. Sind Sie denn keine Freunde mehr? Ich dachte, Sie hätten beinahe zu seiner Familie gehört. Ja, vielleicht ist das immer noch der Fall. Aber Sie schreiben sich nicht mehr? Nein. Seit wann? Seit Kriegsbeginn? Seit ich ihn zum letzten Mal in Kopenhagen gesehen habe. Darf ich Sie fragen, was damals passiert ist, Professor? Also entschuldigen Sie, darüber würde ich ungern reden. Das ist eine persönliche Angelegenheit, die nichts mit Ihrer Monographie zu tun hat. Es erscheint mir aber logisch, dass Bohr verärgert war. Dänemark war überfallen worden. Vielleicht fühlte er sich von Ihrer Haltung verletzt. Ja, das wird es gewesen sein. Wann fand Ihr letzter Besuch in Kopenhagen statt? 1941. Worüber haben Sie gesprochen? Ach, über den Krieg, Dr. Bacon, und über die Physik, versteht sich. Es war ein äußerst kurzes Treffen. Und von da an haben Sie jeglichen Kontakt verloren? Bedauerlicherweise ja. Kommen wir jetzt zum Ende, bitte. Ja, Professor. Für den Augenblick. Ich hoffe, ich war Ihnen eine Hilfe. Wie ist es gegangen? Ich dachte, er würde nervös werden, sobald ich das Thema Bombe streife. Das geschah aber erst, als wir von Bohr sprachen. Aha. Anscheinend ist es zum Bruch zwischen ihnen gekommen, nachdem Heisenberg seinen alten Lehrer im besetzten Kopenhagen besucht hatte. Da war's aus. Ja. Es scheint Sie ja sehr zu freuen, dass Heisenberg unser Mann sein könnte, Gustav. Ich begreife noch immer nicht, in was für einem Verhältnis Sie zu ihm standen. In einem kollegialen, Herr Oberleutnant. Während des Atomprojekts habe ich ihn kaum mehr als zweimal gesehen. Ich werde mit Bohr sprechen. In Kopenhagen? Was dachten Sie denn, Gustav? Oh, da werde ich wenig Zeit haben, mich vorzubereiten. Bei dieser Angelegenheit werden Sie mir hier in Göttingen von größerem Nutzen. Ach so. Ah, ich verstehe. Es tut mir leid, Gustav. Offen gestanden treffe ich Bohr lieber alleine. Außerdem habe ich schon zu viel von Ihrer Zeit in Anspruch genommen. Ich möchte nicht, dass Sie durch meine Schuld Ihre Arbeit vernachlässigen. Um ehrlich zu sein, Herr Oberleutnant, ich höre da einen deutlichen Mangel an Vertrauen heraus. Das ist es nicht. Nur wird die Lage immer heikler. Mit jedem Mal sind mehr bedeutende Persönlichkeiten darin verwickelt. Ich muss mit äußerster Vorsicht vorgehen, Gustav. Verstehen Sie das bitte. Es ist nichts Persönliches. Sie wissen, ohne Ihre Hilfe wäre ich niemals bis zu diesem Punkt gelangt. Sie entscheiden, Oberleutnant. Irene wird Sie begleiten? Nein. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht, aber es gibt da einige Komplikationen. Nanu. Sie sind mir doch nicht böse, Gustav. Nicht im geringsten, Herr Oberleutnant. Schon in wenigen Tagen würden Irene und Bacon nach Dänemark aufbrechen. Ich musste mich also beeilen und ich musste früh aus den Federn. Ich bezog einen Beobachtungsposten vor dem Haus, in dem Frank und Irene wohnten. Gegen 10 erschien Irene in auffälliger Eile und rannte davon. Im Arm hatte sie ihren Sohn in Tücher gewickelt. Ich folgte ihr über mehrere Querstraßen. An einer verwitterten Tür übergab sie das Bündel. Irene trat nicht ein, man sah nur ein paar Arme, die offenbar gewohnt waren, den Sohn auf diese Weise zu übernehmen, wenn es denn wirklich ihr Sohn war. Alles geschah in großer Hast. Heimlich folgte ich ihr bis zu einer Fabrik. Um 1 Uhr kam sie wieder heraus. Ich vermutete, sie würde den Sohn nun wieder abholen. Aber sie verließ das Stadtzentrum und verschwand in einer kleinen Kirche außerhalb der Stadt. Hinter einer Säule versteckt konnte ich beobachten, dass sie sich mit einem großen, groben Kerl traf, der ein Bauer sein konnte, und dem sie einen Umschlag übergab. Die Szene wiederholte sich jeden 3. Tag. Der Mann war offensichtlich eine Kontaktperson. Niels Bohr oder Vom Willen. Kopenhagen, Mai 1947. Mitte Mai war es in Kopenhagen noch kühl. Niels Bohr schlenderte mit seinen Besuchern durch den weitläufigen Krankenhausbezirk, in dem sich das Institut befand. Vor dem Krieg waren unsere Beziehungen stets hervorragend. Einige meiner besten Freunde sind Deutsche. Zum Glück ist all dies vorbei. Wann haben Sie Dänemark verlassen? 1943. Nach der Auffassung der Nazis bin ich Halbjude. Was geschah mit dem Institut, während Sie nicht da waren? Sobald die Deutschen von Bohrs Fortgang erfuhren, verhafteten sie 2 seiner Assistenten, Jürgen Böggelt und Holger Olsen, und eine Gruppe von Soldaten besetzte das Institut. Der Rektor der Universität erhob Einspruch, aber es half wenig. Später beschlossen er und die Professoren Möller und Jakobsen, Heisenberg um Hilfe zu bitten, um zu sehen, ob er etwas dagegen unternehmen könne. Werner Heisenberg traf im Januar 1944 in Kopenhagen ein. Nach der Besetzung durch die Deutschen ließ man den Mitarbeitern des Instituts nur 2 Optionen: für die Kriegsprojekte der Nazis zu arbeiten oder zuzulassen, dass der Teilchenbeschleuniger und zahlreiche andere Geräte nach Deutschland geschafft würden. Nachdem Heisenberg mit Möller gesprochen und die Einrichtungen inspiziert hatte, sprach er mit der Gestapo und überzeugte sie davon, dass es das Beste für Deutschland sei, wenn das Institut seine Arbeit wie bisher fortsetzte. Hatte sein Eingreifen Erfolg? Damals schon. Eine bewundernswerte Geste von Heisenberg. Mag sein. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Heisenberg? Ja. Ein paar Jahre zuvor, 1941. Und wie war damals Ihr Verhältnis? Ich habe weiterhin seine Arbeit bewundert. Und Ihre langjährige Freundschaft? Ging allmählich verloren, fürchte ich. Warum? Warum? Was hat Sie auseinandergebracht? Die Politik, der Krieg? Ein wenig von beidem. Vielleicht. Ist es Ihnen unangenehm, dass ich Sie danach frage, Professor? Ich habe nicht viel darüber zu sagen. Als Werner mich besuchte, war der Verlauf des Krieges noch nicht entschieden. Deutschland war Herr über halb Europa, hatte Frankreich bezwungen und seine Truppen stießen mit großer Schnelligkeit in Russland vor. Noch war es nicht zum Kessel von Stalingrad gekommen. Wie sollte ich mich also bei seinem Besuch fühlen? Trotz allem war er Patriot. Und ich wusste, dass er in gewisser Weise stolz auf Hitlers Triumphe war, obgleich ihm die Nazis missfielen. Wir hatten einfach nichts zu bereden. Zumindest nicht in jener Zeit. Aber Heisenberg wollte Sie unbedingt sehen, nicht wahr? Vielleicht fühlte er sich schuldig. Ich bin nie dahinter gekommen. Wir haben ein paar Minuten beim Spazierengehen geredet. So wie wir jetzt hier reden. Aber dann bis zum Kriegsende jeden Kontakt verloren. Darf ich fragen, worüber Sie damals geredet haben, Professor? Offen gestanden erinnere ich mich nicht. Es ist schon so viele Jahre her. Ich sagte es Ihnen bereits, die Umstände waren ausgesprochen kompliziert. Er hatte begonnen, für das deutsche Atomprojekt zu arbeiten. Sie verstehen, den möglichen Bau einer Bombe für die Nazis. Ich konnte mich nicht mehr mit ihm aussprechen. Nicht wie früher. Haben Sie darüber geredet? Über die Bombe? Wir haben es erwähnt, aber ich konnte ihn nicht begreifen. Professor, Glauben Sie, Heisenberg war bereit, eine Bombe für Hitler zu bauen? Heute glaube ich, dass er es nicht war. Ein ganz ähnlicher Spaziergang wie der gerade beschriebene, nur 6 Jahre früher. 6 Jahre, die Jahrhunderte zu sein scheinen, als hätte sich all das in grauer Vorzeit zugetragen, in einer Ära ohne Gesetze und Bräuche, beherrscht von Schrecken und Feuer. Kann man sich das Treffen der beiden Männer vorstellen? Ein Gespräch von wenigen Stunden zwischen dem alten Meister, Bürger eines besetzten Landes, und seinem jungen Schüler, der, ob er will oder nicht, zu den Siegern gehört. In einem Gespräch mit dem dänischen Physiker Möller erklärt Heisenberg, für das Wohl der Menschheit sei es das Beste, wenn Deutschland den Krieg gewinnt. Ich finde es bedauerlich, dass mein Land Nationen wie Dänemark, Norwegen, Holland oder Belgien besetzen musste. Aber im Gegensatz zu den Ländern Osteuropas wird sie das wesentlich voranbringen. Denn nach meiner Sicht waren sie nicht in der Lage, sich allein zu regieren. Dieser Satz kommt dem Ehepaar Bohr zu Ohren. Bohrs Frau ist noch empörter als ihr Mann. Sie möchte den Kontakt zu Heisenberg abbrechen. Bohr lädt ihn aber doch noch einmal zum Essen ein. Um seine Frau zu beruhigen, verspricht er ihr, dass er das Gespräch ganz auf die Wissenschaft beschränken werde. Der Abend beginnt in gespannter Atmosphäre. Nach dem Essen fragt Heisenberg seinen ehemaligen Lehrer, ob sie nicht, so wie früher, einen Spaziergang machen sollten. Und Bohr lässt sich darauf ein. So wie früher schlagen sie den Weg zum Fjelletpark ein. Lange gehen sie schweigend. Beide suchen nach den richtigen Worten. Heisenberg eröffnet in der Sprache der Sieger. Offen, direkt und unmissverständlich. Wie schon im Gespräch mit Möller, rechtfertigt er die deutsche Invasion Polens und erklärt, Hitler habe sich gegenüber anderen Nationen, wie etwa Frankreich oder auch Dänemark, außerordentlich korrekt verhalten. Bohr kann kaum glauben, was er da hört. Heisenberg erklärt ferner, Europa habe eine sehr viel bessere Zukunft unter Hitler als unter Stalins Führung. Das ist für Bohr unerträglich. Ihm ist klar, dass eine Fortsetzung des Gesprächs sie zu Feinden machen würde. Aber Heisenberg lässt sich nicht stoppen. Er sei nach Kopenhagen gereist, sei der Gestapo ausgewichen und habe sich bereit erklärt, an der Konferenz im Deutschen Forschungsinstitut teilzunehmen, nur um Bohr unter 4 Augen zu sagen, worüber er sonst mit niemandem zu sprechen wage. Haben wir als Physiker die moralische Berechtigung, an der Entwicklung der Kernenergie zu arbeiten? Hältst du es für möglich, dass die Kernenergie vor Kriegsende eingesetzt werden könnte? Da bin ich mir sicher. Sprach Heisenberg vom deutschen Atomprogramm, an dem er arbeitete? Oder von den Bemühungen der Alliierten, die in die gleiche Richtung zielten und von denen Bohr vielleicht wusste? Wir Physiker müssen verantwortungsbewusster sein, wenn es um die Entscheidung geht, die Kernenergie zu nutzen. Wir Physiker müssen die Entwicklung der Kernenergie in der ganzen Welt kontrollieren. Wir Physiker besitzen eine Macht, die die Politiker nie erlangen werden. Nur wir besitzen die nötigen Kenntnisse, um die Kernenergie zu nutzen. Wir Physiker könnten, wenn wir wollen, die Politiker kontrollieren. Gemeinsam könnten wir beschließen, was mit der Kernenergie geschehen soll. Nur wir, die Physiker. Bohr ist fassungslos. Er lässt Heisenberg stehen, geht ohne sich umzudrehen. Tut, als hätte er nichts gehört, als hätte dieses Gespräch nie stattgefunden. Als hätte er nie einen Schüler Heisenberg gehabt, als kenne er den Menschen nicht. Heisenberg begreift das Ausmaß seines Scheiterns. Er macht keinen Versuch, Bohr zu folgen. Der Wind bläst ihm ins Gesicht, während sich die Gestalt seines Lehrers auf den Parkwegen entfernt und verliert. Für immer. Was denkst du? Was sind Heisenbergs wahre Absichten gewesen? Vielleicht hat Heisenberg Bohr nicht aus eigenem Antrieb besucht. Hitler hat ihn geschickt? Könnte sein. Alles passt zusammen. Wovon redest du? Stellt mich auf die Probe. Er will, dass ich das Puzzle zusammensetze, aber nicht, damit ich die Wahrheit sehe, sondern um mit mir zu spielen. Ich bin sein wirklicher Gegenspieler. Er ist verteufelt schlau. Wer? Klingsor, Himmel, nochmal Klingsor. War Heisenberg Hitlers Spion oder war er im Gegenteil einer seiner ärgsten Feinde? War er bereit, sein Vaterland oder seinen ehemaligen Lehrer zu verraten? Hat er Bohr oder die Nazi-Behörden belogen? Oder lügt er jetzt, wenn er sich für all das entschuldigt? Oder hat er immer die Wahrheit gesagt? Ist es möglich, die Wahrheit zu erfahren, Irene? Nein, wir werden sie niemals erfahren. Die Wahrheit existiert nicht. Alles ist ein Spiel, Irene. Und es wird nicht gespielt, um zur Wahrheit zu kommen, sondern um zu siegen. Alle Physiker sind Lügner. Starks Botschaft, erinnerst du dich? Ja, und? Na, da liegt der Schlüssel, Frank. Alle sind Lügner. Was ist denn? Wenn ich Physiker bin und behaupte, alle Physiker sind Lügner, haben wir ein logisches Problem. Aber nur in diesem Fall. Nur, wenn ich Physiker bin. Aber weißt du, wie man diesem Paradoxon entkommen kann? Wie man es auflösen kann? Wie kann man es auflösen? Der Widerspruch existiert nur, wenn derjenige, der den Satz ausspricht, ein Physiker ist. Verstehst du? Ich glaube, Stark hat dir diese Botschaft geschickt, damit du sie andersherum auslegst. Das heißt, dass du keinen Physiker suchen sollst. Denn du bist zwar ein Physiker, Stark, aber auch. Und somit kann man nicht sagen, ob einer von euch ein Lügner ist. Also? Wer hier lügt, ist kein Physiker, Frank, sondern ein anderer. Ja, aber es muss jemand sein, der, auch wenn er kein Physiker ist, die Quantentheorie beherrscht, die Relativitätstheorie, die Grundlagen der Bombe. Es muss jemand sein, der aus deiner unmittelbaren Nähe kommt. Ein Mathematiker. Das ist es. Kettenreaktion. Berlin, März 1942. Wann wurde mir bewusst, dass ich überall gegen Wände lief, dass alles gegen mich arbeitete? Ich kann es auch heute nicht sagen. Obwohl ich mich damals gefährlich nah am Rande des Wahnsinns bewegte und obwohl nicht nur meine Welt zusammenbrach, sondern auch die Welt um mich herum, begann ich immer mehr auf eine innere Kraft zu vertrauen, die mir Ruhe und Zuversicht wiedergab, die mich beschützte und mich von Ängsten befreite. Das war Natalias Liebe. Die Unbestimmtheitsrelation. Göttingen, Juni 1947. Wer sagt die Wahrheit? Wer lügt? Liebst du mich oder hintergehst du mich? Wirst du dein Versprechen halten oder es leugnen? Bin ich unschuldig? Bin ich schuldig? Wirst du den Kelch an mir vorübergehen lassen, oh mein Gott, oder wirst du mich am Kreuz verenden lassen? Heisenbergs Unbestimmtheitsrelation bezog sich auf die schwer zu fassende subatomare Welt, nicht auf zweideutige Liebschaften. Heisenberg wollte nur ein anomales Merkmal der Quantenphysik beschreiben. Während Einstein sich darauf versteifte, die klassische Regel zu verteidigen, nach der es möglich sein musste, ein Elektron sichtbar zu machen, bewies Heisenberg, dass es unmöglich war, zugleich Ort und Impuls des Elektrons zu messen. Es war kein Versagen der Instrumente, sondern eine Konsequenz physikalischer Gesetze. Heisenberg schrieb: Um theoretisch ein Elektron direkt zu beobachten, müsste man ein überaus starkes Mikroskop mit hoher Auflösung bauen. Aber dafür wäre es notwendig, das Elektron mit einem Lichtstrahl mit äußerst kleiner Wellenlänge zu beleuchten. Doch würden die ausgesandten Lichtquanten ausreichen, um das Verhalten des Elektrons, das wir zu beobachten versuchen, zu verändern? Je genauer wir also seinen Ort bestimmen, desto ungenauer wird seine Geschwindigkeit im selben Augenblick sein. Und umgekehrt. Und diese Relation gilt auch für andere Paare konjugierter Variablen, wie Energie und Zeit. Und noch etwas. Die zuvor erwähnte Grenze der Präzision, die von der Natur auferlegt wurde, hat die wichtige Konsequenz, dass die Kausalgesetze gewissermaßen nicht mehr gelten. Heisenbergs Beitrag war 1927 in Kopenhagen erschienen, unter dem Titel »Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik«. Etwa zwei Wochen später folgte in einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift ein langer Beitrag, der auf dem ersten basierte, sich aber bemühte, allgemeinverständlich zu sein, sodass Heisenberg mitverantwortlich dafür war, dass seine Worte im Munde von Wiederkäuern verändert wurden. Vielleicht fühlten Bacon und ich uns deshalb als Opfer der Unbestimmtheitsrelation. Auf der Suche nach Klingsor hatten wir den Boden verloren. Waren wir auf die eine oder andere Weise Klingsors Schachfiguren? oder eine Projektion dieser vertrackten Theorie? Es gab keinen Weg, das herauszufinden. Jemandes Anschauungen zu vertrauen war automatisch gleichbedeutend damit, das Vertrauen in die Anschauungen eines anderen zu verlieren. Ein Ergebnis zu erzielen führte zwangsläufig zu einer Fehleinschätzung, die wie eine psychisch bedingte Krankheit plötzlich an einer anderen Stelle auftrat. Alle widersprachen wir uns und versicherten zugleich, dass wir die Wahrheit sagten. Eine Wahrheit, die allem Anschein nach nicht existierte. Was hat er gesagt? Sie hatten recht, wie immer. Heisenberg und Bohr brachen bei seiner letzten Reise nach Kopenhagen miteinander. Doch das Motiv ist mir noch nicht klar. Mit Bohr zu reden ist äußerst schwierig und es hat den Anschein, als wollte er die Angelegenheit mit aller Macht bagatellisieren. Und der dunkle Punkt ist dunkel geblieben. Ich glaube schon. Heisenbergs Worte ärgerten Bohr, aber ich bin nicht überzeugt, dass er versucht hat, ihn zu hintergehen, Gustav. Aha. Wenn Heisenberg ein Agent von Hitler war, hätte er akzeptieren müssen, dass seine Mission ein völliger Fehlschlag gewesen ist. Nehmen wir einmal an, es ist so gewesen. Werner fährt auf Befehl des Führers nach Kopenhagen. Nach zahlreichen Versuchen trifft er sich endlich unter vier Augen mit Bohr. Und was tut er? Wir wissen es nicht. Aber wir kennen das Ergebnis der Begegnung. Anstatt mit Heisenberg zusammenzuarbeiten, anstatt ihm zu glauben oder seinen Vorschlag anzunehmen, beschließt der Däne, seinem ehemaligen Schüler nicht mehr zu vertrauen. Mehr als verständlich. Machen wir eine Probe aufs Exempel, Gustav. Analysieren wir nur den schlimmsten aller Fälle. Stellen wir uns vor, Heisenberg, kein geringerer als der wissenschaftliche Leiter des deutschen Atomprojekts, hat versucht, Bohr von der Notwendigkeit zu überzeugen, jegliche Forschung, die mit dem Krieg zu tun hat, einzustellen. Und nehmen wir an, dass er das auf Hitlers Anweisung hingetan hat. Heisenberg ist bereit, seinen Lehrer zu verraten, um das Atomprogramm der Alliierten zu stoppen. Also gut, Gustav. Nun sagen Sie mir, was hat Heisenberg am Ende erreicht? Er hat einen Fehler begangen. Ein Berechnungsfehler von Klingsor? Das bezweifle ich. Wissen Sie, was die Konsequenzen dieser Unterredungen waren? Ich werde es Ihnen sagen. Anstatt die alliierten Wissenschaftler zu bremsen, spornte Bohr sie an, ihre Arbeit fortzusetzen. 1943 floh er nach Schweden, dann nach England und schließlich in die Vereinigten Staaten. Und wissen Sie, was er dort als erstes tat? Nein. Er besuchte die Forscher, die am Atomprojekt arbeiteten, und bot sich an, wenn möglich, zum Bau der Bombe beizutragen. Genau das Gegenteil von dem, was Heisenberg oder Hitler gewollt hatten. Begreifen Sie? Dann war es ein Fehlschlag. So ist es. Auf einmal stürzt unsere schöne Theorie in sich zusammen. Bumm. Ich glaube, dieser Beweis ist ausreichend, um Heisenberg als Hitlers möglichen Ratgeber auszuschließen. Schön, das war falsch. Das heißt aber nicht, dass alles falsch ist. Natürlich nicht. Aber es hat doch dazu geführt, dass ich allmählich ernste Zweifel über den Verlauf dieser Untersuchung habe, Gustav. Ja, ich verstehe. Vielleicht habe ich da vorschnelle Schlüsse gezogen. So sehe ich das auch. Gut, können wir das für einen Augenblick zurückstellen? Ich muss Ihnen etwas sagen. Verzeihen Sie, ich weiß, es ist kein günstiger Moment, denn Sie haben ja bereits begonnen, mir das Vertrauen zu entziehen. Kommen Sie auf den Punkt. Es geht um Irene. Da gibt es nicht zu reden. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Sorgen um mich machen, aber ich kann auf Ihre Ratschläge verzichten. Sie werden es mir vielleicht nicht glauben, damit rechne ich, aber es ist die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit. Die Wahrheit? In dubio pro reo. Es handelt sich nicht um eine meiner Spekulationen, sondern um etwas, also wenn ich es nicht mit eigenen Augen Nun gesehen hätte. Nun reden Sie endlich! Bevor Sie nach Kopenhagen aufgebrochen sind, habe ich Sie zufällig von Weitem gesehen. Wen? Wen haben Sie gesehen? Irene natürlich. Sie war in großer Eile und fragen Sie mich nicht, wieso. Ich bin ihr gefolgt. Für wen halten Sie sich? Für Gott? Frank, ich bitte Sie. Sie haben keinerlei Recht, sich in mein Privatleben einzumischen. Frank! Es ist mir völlig egal, was Sie gesehen haben, Gustav. Offen gestanden glaube ich Ihnen nichts mehr. Bitte, zwei Sätze noch. Ach. Ich bitte Sie. Ich bin Irene bis in eine Kirche gefolgt. Dort hat sie sich mit einem Mann getroffen und ihm einen Umschlag überreicht. Das tut sie jeden dritten Tag. Na und? Frank, wir beide wissen, was das bedeutet. Ich weiß, dass du sie liebst. Deshalb ist es so schwer für mich, davon zu reden. Sie ist nicht aufrichtig, Frank. Ich glaube, sie arbeitet für die Russen. Das kann ich nicht glauben, Gustav. Ich glaube, Sie wollen mich hier von meinem wahren Ziel ablenken, nicht Irene. Lass sie beschatten. Professor Links, unsere Zusammenarbeit ist hiermit beendet. Verzeih mir, Frank. Wie konntest du es nur? Es tut mir leid. Wer bezahlt dich für die Information? Frank, bitte. Für wen arbeitest ich du? Ich flehe dich für an. Für die Russen? Ja, für die Russen. Warum? Warum? Du hast mich von Anfang an hintergangen. Sie wollen Klingsor. Du hast mich verraten und du hast mich verkauft. Vielleicht hat das mit uns so angefangen, aber ich konnte nicht damit rechnen, dass ich mich in dich verlieben würde. Ja? Ich liebe dich. Und du denkst, jetzt könnte ich dir glauben, Irene. Frank, das ist die Wahrheit. Nein! Ich habe das so oft gehört. Ich wünschte, es wäre wahr, Irene. Mehr als alles andere in der Welt wünschte ich das. Aber es ist zu spät. Die verborgenen Variablen. Berlin, Juli 1943. Mitte 1943 schickte mir Heinrich einen Brief, in dem er überraschend seinen Besuch ankündigte. Er müsse mich sehen. Unbedingt. Mehr nicht. Marianne war durch die Form der Nachricht beunruhigter als ich und konnte die ganze Woche über kein Auge zutun. Ich ging Heinrich mit offenen Armen entgegen. Sein Gesicht war eingefallen, hatte tiefe Falten und einen Ausdruck, den ich noch nie an ihm gesehen hatte. »Danke, dass du mich empfängst«, sagte er. Und nachdem er Marianne begrüßt hatte, bat er mich unverzüglich in die Bibliothek. »Was ist los?« Gustav, ich danke dir für das, was ihr beiden für Natalia getan habt. Du weißt gar nicht, wie sehr ich mich nach all den Missverständnissen freue, dass wir offen miteinander reden können. Ich habe nie aufgehört, dein Freund zu sein. Du bist immer ein Vorbild für mich gewesen. Weißt du das? Du bist dir treu geblieben, unerschütterlich. Bist deinen Neigungen gefolgt, der Wissenschaft. Ich wünschte, es wäre so, aber... Ich bin nur eine Art Wortführer. Ich komme als dein Freund, aber auch als Bote. Als Bote? Wessen Bote? Von vielen, Gustav, von vielen, die, wie du von Anfang an, all das verabscheut haben. Augenblick, Heiner, Augenblick. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt hören möchte. Wir sind mehr, als du dir vorstellen kannst. Schon seit langem haben wir Pläne gemacht, aber erst jetzt fühlen wir uns stark genug, um sie durchzuführen. Ich weiß, dass du mich nicht verstehst, aber du hast mir in Wahrheit nie die Gelegenheit gegeben, es dir zu erklären. Zu Anfang hat Hitler mich geblendet, das muss ich gestehen. Aber bald schon wurde mir klar, wie es wirklich war, sobald der Krieg begann. Du weißt ja nicht, wie viele Gräuel ich in all den Jahren mit angesehen habe. Wenn ich es dir nicht gesagt habe, dann nur, weil ich dich nicht vorzeitig in Gefahr bringen wollte. Ach so. Ja, und damals habe ich nicht auf dich gehört. Verzeih mir meine damalige Blindheit. Aber ich habe mich geändert. Das allein zählt jetzt. Ich wiederhole. Wir sind viele, Zivilisten und Militärs. Und wir sind nicht bereit zuzulassen, dass der Schrecken weitergeht. Ist das nicht etwas spät? Wir müssen es versuchen, Gustav! Ich habe Ihnen von dir erzählt. Sie sind sehr interessiert an dem Gedanken, dass uns ein Wissenschaftler unterstützt. Du wärst von größtem Wert für uns. Das war sehr riskant, Heini. Ist dir das klar? Gustav, du kannst uns nicht einfach im Stich lassen. Du weißt, dass wir das Richtige tun. Ich erzähle dir, was wir vorhaben. Begleite mich zu einer Zusammenkunft. Wenn du einverstanden mit unseren Plänen bist, dann los. Wenn nicht, dann tun wir so, als hätten wir uns nie gekannt. Gut, ich werde es mir überlegen. Danke, Gustav. Danke. Das Klingsor-Paradox. Hörspiel in 4 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Jorge Volpi. Aus dem Spanischen von Susanne Lange. Teil 3. Die Anziehungskraft der Körper oder die Unbestimmtheitsrelation. Es sprachen Gustav Links, Ernst Jacobi. Francis P. Bacon, Florian von Manteuffel, Irene, Alexandra Henkel, Marianne, Dorte Lisewski, Natalia, Esther Hausmann, Erwin Schrödinger, Hans-Joachim Kretsch, John von Neumann, Hermann Lause, Werner Heisenberg, Silvester Groth, Nils Bohr, Gunnar Möller, Heinrich von Lütz, Hans-Jörg Krumpholz, Sprecher, Rainer Hagedorn und Lutz Gönermeier und viele andere. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Matthias Fischenich. Regieassistenz Ulrike Weck und Ariane Skupsch. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2002. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.